Okay. Hier kommt wirklich ein Gebäude. Eine Kirche. Aber es ist eine Moschee. 4 Minarette. Und riesig. Sultan Bello Mosque. Scheint die Freitagsmoschee von Kaduna zu sein. Jedenfalls ganz sicher nicht das Pfarrhaus mit Miss Henshaw. Also, Cleverton, zurück zum Anfang. Das war wohl nichts. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Die Nummer der richtigen Straße zeigt dir, bei welchem Track es für den Inspektor weitergeht. Möchtest du die 3rd Avenue nehmen, wähle Track 3. Und für die 7th Street, wähle Track 7. Wähle jetzt den gewünschten Track.